Deutschlandfunk. Corso. Wer ist der Gründer von McDonald's? Weder Ronald noch die Familie McDonald. Das weltumspannende Fastfood-Unternehmen hat ein Handlungsreisender erschaffen, Ray Kroc. Und der zockte die Namensgeber der Kette als Erster ab. In dieser Woche kommt die ganze Geschichte ins Kino als Wirtschaftssatire von John Lee Hancock. Hartwig Tegeler hat sich The Founder angesehen und fühlte sich an so manchen anderen Kapitalisten im Film erinnert. Der Traum braucht sein Credo. Ich glaube. Das ist eins der wichtigsten Elemente, wenn man in einen Kampf geht, sagt der Trainer zum Schützling im Ringerfilm Foxcatcher. Sich zuversichtlich fühlen, zu wissen, dass man gewinnen wird. Es in sich drin zu spüren. Es zu glauben. Der Glaube als die mentale Seite des Kampfes im Sport, im Gangsterleben oder in der Wirtschaft. Deren Philosophie bündelt sich auch in folgendem Sinnspruch. Expandiere oder verrecke. Das ist die Logik von Gier, Profit, Ellbogen. Gesteigert das Angebot, steigende Nachfrage, Henne-Ei. Kernkapitalistischen Wirtschaftens wie seiner Graubereiche im Film. John Lee Hancock seziert dieses Urbild in The Founder. Einer kann es vom Tellerwischer oder auch erfolglosen Handlungsreisenden zum Millionär bringen. Aber wie? Neulich in den 1950er Jahren im Burger-Brat-Restaurant. Die Pommes. Was ist damit? Die sind 5% zu knusprig. Wir sollten runtergehen auf 2 Minuten 50 Sekunden. Zwei Brüder namens McDonald haben eine hocheffiziente Bratbude entworfen. 30 Sekunden, bis der Burger für 15 Cent beim Kunden ist. Die Ironie des Films liegt bereits im Titel. The Founder, die Gründer. Die McDonalds sind die cleveren Erfinder von Fastfood, ohne Frage, 30 Sekunden. Aber der eigentliche Gründer des berühmt-berüchtigten Unternehmens, der eigentliche Schöpfer also, ist jemand anders. Ray Kroc, der ewige Verkäufer und zwielichtige Abzocker. Das ist das bemerkenswerteste Restaurant, das ich in all meinen Jahren, in denen ich in der Gastronomie arbeite, gesehen habe. Ködern und Vertrauen schaffen. Was ist der Unterschied in solcher Art von Geschäftsleben? Ich will Ihre Geschichte hören. Damit beginnt der Aufstieg von Ray Kroc und der Abstieg der McDonald's-Brüder, auch wenn der weltumspannende Konzern später weiterhin ihren Namen tragen wird. Kurzum, Kroc botet sie aus. Und das Dauergrinsen des Verkäufers, das Michael Keaton diesem Ray Kroc verleiht, bleibt uns im Halse stecken. Was natürlich zu den Geschichten über den kapitalistischen Aufsteiger im Kino gehört, wie das Amen in der Kirche. Ob 1950er Jahre in der Vorstadt oder ein halbes Jahrhundert später im Silicon Valley. Wie sagt die Anwältin in The Social Network zu diesem Film Mark Zuckerberg? Schöpfungsmythen brauchen einen Teufel. Für den Teufel, gibt es im Kino eine besondere Faszination, bemerkt Regisseur Martin Scorsese, der mit dem Finanzbroker aus seinem Film The Wolf of Wall Street, einem weiteren, ziemlich durchgeknallten Bruder von Ray Kroc, diesem Teufel ein böses Denkmal gebaut hat. There's always the, especially in America, the fascination with the rise and the fall, the rise of the gangster, the fall, you know, the gangster tradition. There's so many examples in history and in theater and novels and poetry and movies. Die Faszination für den Aufstieg und den Fall. Viele Beispiele gibt es dafür in der Geschichte, in der Literatur wie im Film, sagt Martin Scorsese. Nicht zufällig bezieht er sich dabei auf den Gangster, denn die Trennlinie zwischen dem Kapitalisten und dem Gangster, die zwischen Legalität und Illegalität, zwischen Geschäftsverabredung und Abzocke, ist fließend im Film, vielleicht auch in der Realität, und gibt der Erzählung natürlich die Dramatik. In The Founder, in A Most Violent Year oder im Film Um jeden Preis, in dem der Farmer, der Landkapitalist, gnadenlos. Sie kauften mein Land auf Pritchards Beerdigung. Jeden Konkurrenten ausschaltet. Nun, ich habe dieses Stück Land fair gekauft. Ganz legal. Sie haben mich aus dem Geschäft gedrängt. Expandiere oder verrecke, heißt es. Und Sie haben es geschafft, dass ich verrecke. Filme wie Um jeden Preis, wie auch jetzt John Lee Hancocks McDonald's-Film The Founder, erzählen von Brutalität und Zerstörungen als Kosten des Erfolgs. Am Ende von The Founder steht Michael Keaton im Smoking vor dem Spiegel. Nun Multimillionär, probt er seine Rede über den wirtschaftlichen Erfolg vor einem ohne Frage später jubelnden Publikum. Leichen pflastern seinen Weg.